Was lässt sich über Möbel sagen? Adrett, allerliebst, anmutig, ansehnlich, ansprechend, anziehend, appetitlich, Küche, berückend, etwas Besonderes, bildschön, blendend, brillant, duftig, delikat, echt, eindrucksvoll, einnehmend, einmalig, einzigartig, elegant, Elfen, Zygnane. Fabelhaft, fantastisch, frei, fehlerfrei, fesch, flott, formvollendet, ganz groß, gefällig, gewinnend, graziös, herb, herrlich, hinreißend, hübsch, ideal, imposant, jugendlich, klar, klassisch, köstlich, kräftig, künstlerisch, lieblich, mundän, nett, niedlich, patent, pfundig, bekannt, prachtvoll, prächtig, raffiniert, rangrassig, rein, reizend, sauber, schick, schmissig, schmuck, schnittig, schön, stattlich, stilvoll, strahlend, vornehm, wirkungsvoll, wohlgeformt, wohlgestaltet, wunderbar, zauberhaft, zierlich. Nun, man darf über eine Aufzählung dieser Art nicht einfach hinweglesen. So geht es nicht. Das muss man sehr aufmerksam in sich aufnehmen und versuchen, jeden Begriff auf ein bestimmtes Möbel anzuwenden. Erst wenn dieses gelungen ist, befreit man sich von entstehenden Redewendungen. Formschön, modern, preiswert. Also, junger Mann, bitte. Adrett. Allerliebst, anmutig, ansehnlich, ansprechend, anziehend, apart, appetitlich, Küche, berückend, etwas Besonderes, bildschön, blendend, brillant, duftig, delikat, echt, eindrucksvoll, einnehmend, einmalig, einzigartig, elegant, elfenhaft, entzückend, erhaben, exquisit, charmant, fabelhaft, fantastisch, fein, fehlerfrei, fesch, flott, formvollendet, ganz groß, gefällig, gewinnend, graziös, herb, herrlich, hinreißend, hübsch, ideal, imposant, jugendlich, klar, klassisch, köstlich, kräftig, kühn, künstlerisch, lebendig, leuchtend, lieblich, mächtig, mondän, nett, niedlich, patent, pfundig, pikant, prachtvoll, prächtig, raffiniert, rankrassig, reif, rein, reizend, sauber, schick, schmissig, Schmuck, schnittig, schön, stattlich, stilvoll, strahlend. Sympathisch, tadellos, traumhaft, vollendet, vornehm, wirkungsvoll, wohlgeformt, wohlgestaltet, wunderbar, zauberhaft, zierlich. Ja, wunderbar. Das lässt sich über Möbel sagen.